Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: ewige Trendsetter, die Kölner Band Can. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Elbern. What you need to do, what you feel, what you need to do, what do they know? Don't Say No, ein Titel von der Kölner Band Ken von ihrem Album Saw Delight. Ken, das sind die ewigen Trendsetter und heute im Soundcheck geht es ausschließlich um die Musik der Band. Ken fand 1968 zusammen und es hat eine Zeit gedauert, bis die vier Individualisten ihren Sound gefunden hatten. Schlagzeuger Jack Liebezeit, der vom Jazz kam, Keyboarder und Komponist Irmin Schmidt, Stockhausen-Student Holger Tschukai und schließlich Gitarrist mit Weltmusikverstand Michael Karoly. Zusammen haben sie das Klanguniversum Ken erschaffen, das sich über die Jahre auch immer wieder über die Stimme ihres jeweiligen Sängers definiert hat, beispielsweise Damo Suzuki. Spoon, ein Song von Ken, der es sogar 1973 in die deutsche Hitparade geschafft hat und damals wohl viele Hörer verunsichert haben muss. Textzeilen wie Hey you, you're losing your vitamin C waren nicht gerade üblich und der Gesamtsound der Band Ken war alles andere als eine Kopie von englischen und amerikanischen Bands. Heute, wo die Elektronikmusik in unzählige Subgenres gesplittet ist, ist es im Nachhinein wirklich schon fast wegweisend, wenn man sich das Ken-Album Future Days von 1973 anhört. Es scheint, dass hier so manches Subgenre wie beispielsweise Ambient Music vorweggenommen wurde. Geräusche haben eine ähnliche Gewichtung wie Musik und man versteht es, was Irmin Schmidt mit Verschmelzung gemeint hat. Das Geräusch der Bahn und der Baulärm von draußen wurde mit dem vermischt, was gerade im Studio passierte. Ken waren also immer darauf aus, etwas Neues zu probieren und das ist ihnen mit ihrem Meisterwerk Future Days auch geglückt. Hören wir das Titelstück des Albums. Ken und ihre Sänger, das ist ein Thema für sich. Bei Ken konnten es keine normalen Sänger sein, die ihr Ego präsentieren wollten. Das hätte das musikalische Konzept der Gruppe nie zugelassen. Stattdessen waren Sänger gefragt, die sich in bestehende Improvisationen einfügen konnten. Sänger, die selbst so experimentierfreudig waren wie der Rest der Band. Der Amerikaner Malcolm Mooney war eigentlich auf der Uni Köln als Kunststudent eingetragen, kam aber dann in Kontakt mit Ken und wurde eine Zeit lang deren Sänger. Und Mooney verstand den Ansatz der Band und benutzte seine Stimme als eigenes Instrument. Die Phase mit Ken währte zwar nicht allzu lange, doch sind einige interessante Aufnahmen dabei entstanden. Unter anderem dokumentiert auf dem Album Delay, das Aufnahmen von 1968 bis 1969 zusammenfasst. Hören wir den Song Thief. best of friends. I won't get you yet. It's just a prank. I won't get you yet. It's just a prank. Im Rahmen des Pop 2000 Projekts, wo 50 Jahre Jugendkultur Platz auf 8 CDs fanden, erschien auch eine spezielle CD, wo bekannte deutsche Künstler die Songs ihrer Kollegen covern. Grönemeyer spielt Da Da Da, Jan Delay Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann und Ken spielen eine Version von Der Dritte Mann, einem Stück, das 1949 auch als das Harry-Lime-Thema in die Filmgeschichte einging. Harry Lime war der Protagonist des englischen Thrillers Der Dritte Mann und der Wiener Zitterspieler Anton Karas schrieb ihm quasi die Erkennungsmelodie. Viele Jahre später gab es also davon eine Ken-Version und die haben wir gerade gehört. Einer der bekanntesten Titel von Ken ist der Song Spoon, nachdem sich auch die eigene Plattenfirma Spoon Records benannt hat. Und was das Harry-Lime-Thema 1949 für Den Dritten Mann war, war Spoon 1972 für den deutschen Fernsehthriller Das Messer eine Erkennungsmelodie und Markenzeichen einer Band mit einem ganz eigenen Sound. Seine Affinität zu Soundtracks hat nach Auflösung der Band Keyboarder Irmin Schmidt weiter ausgebaut. Zum Beispiel stammt der Soundtrack von Palermo Shooting, dem jüngsten Film von Wim Wenders, von ihm. Aber die Zusammenarbeit der beiden hat schon viel früher angefangen. Und zwar auch beim Wenders-Film Bis ans Ende der Welt, bei dem Ken den Song Last Night's Sleep beigesteuert haben. Das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, das ist ein Land, Dream seen by man-made machine. How does it seem, how does it seem, that we can see each other's dreams? see each other's dreams. Ein gutes Beispiel für die Langzeitwirkung von Ken ist das Album Ege Bamiyazi. Inspiriert von Andy Warhol findet sich hier eine Dose auf dem Cover. Nur die von Ken enthält Okraschoten. Die Musik war ihrer Zeit voraus, experimentell verschoben und mit dem schrägen Gesang von Damo Suzuki, den Chukai direkt aus der Münchner Innenstadt als Sänger rekrutierte. Typisch für eine Gruppe, die vieles spontan entschied. Hören wir den Song Pinch. Das Thema Krautrock ist eigentlich immer an Ken vorbeigegangen. Auch wenn sich die Gruppe auf einem solchen Sampler findet, heißt das noch lange nicht, dass Ken hier groß dazugehört. Krautrock ist eher eine ziemlich vage Bezeichnung für eine Musik, die in den 70ern in Deutschland abseits vom Mainstream stattfand. Amondyl, Guru Guru, Embryo, das sind einige Bands, die hier immer wieder gerne genannt werden. Ken hatte auch hier einen Ausnahmestatus, da ihre Musik so völlig anders war, was wohl auch daran lag, dass eher viel improvisiert und dann kollagiert wurde, anstatt den Song von vornherein zu komponieren. Hören wir vom Sampler Krautrock Ken mit Sing Swan Song. Happy as the day is long. birthday, choose to sing swan song. Es gab bekannte Remixer, die für das Album Sacrilege angefragt wurden, Kennstücke zu remixen. Es gab Leute, die haben die Anfrage verneint, nicht weil ihnen die Musik nicht gefiel, sondern weil sie große Fans von Ken waren und sie die Musik so belassen wollten, wie sie war. Einige taten es trotzdem, beispielsweise Anke mit ihrer Version von Spoon. Die hören wir noch bis zu den Nachrichten. Gleich gibt es eine weitere Stunde Soundcheck mit Ken.